Okay, das war gut, wirklich gut. Das sollten wir gleich nochmal machen. Slater diesmal ohne die Erektion. Platz 5. Mr. May und das Flüstern der Ewigkeit von Uberto Pasolini. Manchmal ist eine Kinogeschichte auf den ersten Blick von erschreckender Banalität. Mann einsam gibt alles für seinen Job in der Londoner Sozialbehörde, Menschen, die ohne Familie gestorben sind, ein menschenwürdiges Begräbnis zu gestalten. Auch wenn John May meist zusammen mit dem Pastor der Einzige in der Kapelle ist. Dann wird John May gefeuert, letzter Fall, trifft die Tochter des Verstorbenen und, wie vorhersehbar, der Mann, der nie lächelte, verknallt sich, lächelt. Aber Uberto Pasolinis Mr. May-Film ist Paradebeispiel dafür, wie ein Schauspieler, eine Schauspielerin uns mit seinem, mit ihrem Ausdruck packt, uns quasi entmündigt, uns zum willenlosen Objekt macht, das diesem Ausdruck und der Geschichte dann folgt. Wir folgen Eddie Marson in seiner Versteinerung, Kino, Kraft der Emotion. Der Olle Kafka-Satz war im Kino, habe geweint. Eddie Marson, ja, grandioser Nebendarsteller, das war nicht neu, aber jetzt im Mr. May-Film strahlt er eine solche Intensität aus, dass man wirklich erfahren kann, was es heißt, dass ein Schauspieler einen Film trägt. Unfassbar, grandios. Was nicht nur, so ein Vorurteil, die britischen und amerikanischen Schauspieler können. Nein, der grantige, mufflige, manchmal extrem gelangweilt in seinen Rollen wirkende, diese Aura von »Habe ich doch schon alles gespielt« verströmende Heiner Lauterbach. Platz 4. Jetzt in »Wir sind die Neuen« von Ralf Westhoff. Heiner Lauterbach schafft es auch manchmal, uns seine Präsenz wuchtig um die Ohren zu geben. Zuletzt noch intensiver als in »Wir sind die Neuen« in Harms. Ähnliches gilt für Helen Mirren, Hauptdarstellerin in Platz 3, Madame Mallory und der Duft von Curry von Lasse Hallström. Natürlich Helen Mirren, sie steht paradigmatisch für die Wucht schauspielerischen Ausdrucks. Und das seichte Niveau von Madame Mallory bekommt, Mrs. Mirren sei Dank, etwas Intensität, wenn man auch bei ihr hier das Gefühl, ein wenig von Wegspielen nicht ganz los wird in dieser Kochkomödie. Aber das ist eben das Geheimnis, das sich nie wird ganz entschlüsseln lassen. Wann packt es uns? Tja, das bleibt eben ein magisches Geheimnis. Was natürlich auch gilt, besonders gilt, für Philip Seymour Hoffman, im Februar diesen Jahres gestorben. Kein Bo, beileibe nicht, kein durchtrainierter Held, aber, tja, eben. Platz 2. A Most Wanted Man von Anton Corbijn. Woher nimmt einer wie Hoffman, Hauptdarsteller in der John le Carré-Verfilmung, Most Wanted Man, diese Intensität, um die Figur des deutschen Geheimdienstmannes zu, in Anführungsstrichen, zu bauen. Ein Mann, der manipuliert und manipuliert wird, der säuft und raucht bis zum Umfallen, Schuld auf sich geladen hat und die nicht los wird. Ja, ja, Regisseur Corbijn, oller Protestant. Durch diese Geschichte voller Fallstricke stolpert Hoffman, wankt, meist besoffen, melancholisch, übernächtigt, verfettet. Regisseur Anton Corbijn erinnert sich, wie er den fast fertigen Film A Most Wanted Man zusammen mit Philip Seymour Hoffman gesehen hat. Er konnte es einfach nicht glauben, sagt Corbijn, dass der Typ da auf der Leinwand der war, der jetzt neben ihm saß. It was two totally different people because he became so totally that character he was playing. Er war ein ganz anderer Mensch, weil Hoffman vollkommen zu dem Charakter wurde, den er da spielte. Und du glaubst zu 100%, so Corbijn, that this person is a person, that's not an actor. Dass diese Person da wirklich eine Person ist und nicht ein Schauspieler, der sie spielt. Vielleicht eine Erklärung oder ein Teil einer Erklärung für das, was uns gnadenlos packt auf der Leinwand, ohne Aussicht auf Entkommen. Naja, Platz 1. Keine Neuigkeit seit Wochen, ach, inzwischen mehr als 2 Monate, ganz, ganz oben. Monsieur Claude und seine Töchter von Philippe de Chauveron. Die Schauspieler im Film übrigens sind so schlecht nicht.